Günther aus deutschen Landen, Günther Willow My Life, unter anderem mit Zuckerprobe, Baccararosen, Moserling-Parodie, Betrunkener ohne Führerschein oder Bauer beim Arzt. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit Günther Willumeit, euer Kohlschwenk. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute Abend hier in Onkel Pös Carnegie Hall aus Schleswig-Holstein, Günther Willumeit. Nee. Das war also im Grunde genommen gar nicht unnötig, ne? Also wir haben ja bei uns einen ganz gewissen Humor und der fängt damit an, dass ein Freund von mir ein Porsche geschenkt kriegte. Also knallrot angestrichen war der und schnell, ne? Auf dem Tacho stand 220. Und mit diesem Porsche fuhr er nun mit seiner jungen Frau Mieke auf der Autobahn Hamburg-Lübeck und bei 180 macht er eine Vollbremsung. Da sagt sie, was ist nun los? Ich sage, Mieke, das teilt mich leid, aber ich muss mal. Ach, sagst du, du Teufelmensch, die Autobahnböschung hier ist so steil, da kannst du dein Geschäft runtermachen, dann bist das los und dann läuft das ja auch. Gut, sagt er, mach ich. Stellt sich hinter seinen Wagen an die Autobahnböschung, macht sein Geschäft nach unten, plötzlich eine Stimme von unten. Blödet Faken, olet Schwein, pinkelt mir hier auf den Kopf. Und er dann oben, du da unten, sieh dir mal vor in der Auswahl deiner Wörter, ich bin hier in Begleitung einer Dame. Ja, sagt er, glaubst du, ich lieg hier oben Kornickel? Zwei Bauern treffen sich in der Stadt, gucken sich an, nochmal. Plötzlich meinte eine, moin, sagt der Anne, moin, gehen aufeinander zu. Sag mal, kennen Sie mir? Nee, sagt er, ich kenne ihn gar nicht. Ja, sagt er, kennen Sie mir denn? Nee, sagt er, ich kenne ihn auch gar nicht. Er sagt, warum grüßen Sie mir denn? Das ist vergrüßt. Ja. Nee, und dann erlebt man ja als Provinzler Enttäuschungen, wenn man im Theater geht, ne? Saßen also zwei oben im dritten Rang, sagte eine, es ist doch komisch, Hannes, ich finde die Akustik hier ist so schlecht. Du sagte, ich riech gar nichts, aber jetzt, wo du das sagst, merke ich das auch. Und dann, was sie einen an Thema bieten, ne, das ist eine Frechheit. Also ich saß mal da, da stand er auf der Bühne, ne, war wunderhübsch angezogen und dann sang er immer, er ist gleich tot. Dann kam noch so ein anderer, er stirbt gleich. So ein Chor, 175 Mann, von hinten singt jemand. Er stirbt, er ist gleich tot, er stirbt, er ist gleich tot. Das hörst du dir eine Viertelstunde an. Meinst du, einer holt einen Arzt? Nicht verheerend. Auch einer von unseren behäbigen Landsleuten geht in ein Krankenhaus, kommt auch gleich auf einen weiß gekleideten Herrn, auf einen jungen Assistenzarzt zu, sagt er, Doktor, kannst du mal einen Augenblick herkommen? Ja, sagt er, bitte sehr. Komm mal hier. Und dann holt er aus der rechten Tasche so ein kleines Stück Würfelzucker und aus der linken Tasche so eine kleine braune Flasche, träufelt was rauf, schiebt es dem Arzt in den Mund. Und sagt, was soll ich damit? Ja, sagt er, pass auf, das machen wir nochmal. Wieder das gleiche, ein anderes Stück Zucker, die Flasche, wieder die Tropfen, schiebt ihm das wieder in den Mund. Ja, sagt er, was soll ich damit? Ja, sagt er, mein Hausarzt hat mir geschickt, sie soll mal meinen Urin auf Zucker untersuchen. Ein Berliner Feriengast kommt an die Nordseeküste, trifft dort auf einen Fischer, der über die Pforte gelehnt sein Pfeiflein raucht und mit dem kommt es zu folgendem Gespräch. Also hör mal zu, Jutta Opa, ich hab gehört, ihr an der Nordsee werdet unheimlich alt, ist es wahr? Sag Opa, das magst du ja wohl sagen, wie warst du so old hier? Die Luft ist so gesund hier für den Darm und für den ganzen Organismus. Ja, sag mal indiskreterweise, wie alt bist du? Ja, sag Robert, das hast du wetten. Ich bin 78. Was, sagt er, 78? Du bist aber ganz schön bei Futter. Oh, sag Robert, hör mal bloß ab mit dem Gesabbel, du. Ich hef mich heute so arget über meinen Vater. Das glaubst du ja gar nicht. Sag da was, du hast auch noch einen Vater, darf ich vielleicht mal wissen, wie alt der ist? Ja, sag aber, das hast du Welten. Hey, jetzt ach und denkt die. Was sagt er, 98 und lebt? Das glaube ich nicht, das nehme ich dir nicht ab. Ach nee, du kannst es sammeln und mit dir gesucht, morgen war du wirst. Aber wir haben heute 66 gespielt und Scott, und was mein Opa ist, der Ass hat geschummelt. Das glaubst du nicht, das glaubst du nicht. Der Berliner wird kreideweiß, sagt er, was? Da ist auch noch ein Opa, ein Vater von deinem Vater? Darf ich mal wissen, wie alt der ist? Ja, sag ich, das schaffst du wetten. Mein Opa ist 108 Tein. Was sagt er, 118 und lebt? Das glaube ich nicht, das nehme ich dir nicht ab. Also, wenn du das nicht glauben willst, dann geh man um die Ecke, frag den Herrn Pastor. Hey, muss das wetten? Hey, hat mein Opa konfirmiert. Ja. Gehen wir gleich weiter in der Runde nach Berlin. Eine Sache vor Gericht. Angeklagte sitzt hier, dort der Richter. Angeklagter, wie kam es zu der Schlägerei? Sagt der Richter, ganz einfach, ich setze mal in der Kneipe hin und glotze. Mir glotzt einer doof an. Ich gehe ein Bierfilzchen in die Birne, er mir ein Glas Bier ins Gesicht, ich eine Buddel Bier über den Kopf, er mir einen Zahnstocher in die Nase, ich eine Tube Senf ins Ohr, er mir Stuhlbein über den Knast, ich ihn über den Tresen und bums war der Streit da. Ebenfalls in Berlin, zwei Rennstallbesitzer treffen sich, sehr schön zurechtgemacht, schon in Erwartung eines großen Rennens, bis der Erste dann anfängt. Ach, so schon mal gewonnen? Sagt er, mit meinen Pferden 22 Erste, 18 Zweite, 13 Dritte Plätze. Sagt er mal indiskreterweise, womit füttern Sie? Sagt er, meine Pferde, frischen Klee, Lecithine, jeden Tag Hafer, frisches Wasser, immer schön im Training, zack, zack. Sagt er, und Ihre Pferde sollen meine vom Start jeder erstmal eine schöne Pulle Whisky, eine halbe Flasche Korn, drei Berliner Weiße mit Schuss und zum Abschluss noch schöne Pulle Sekt. Sagt er, haben Sie schon mal gewonnen? Nee, sagt er, aber am Start sind meine immer die lustigsten. Ich muss jetzt wieder auf einem anderen Landstrich zu sprechen kommen, das ist meine Heimat. Ihr habt schon am Namen gehört, Willumette, nicht? Eigenes Fahrrad, Ostpreußen. Da war ein vergnügtes Volk. Wir waren das Volk der unterschwelligen Intelligenz. Gumbinnen war ein Ort, man nannte es auch das Paris Ostpreußens, nicht? War immer was los und an einem Sonntagmorgen trifft die Oma Penelles die Oma Penonis. Was sagt sie, wenn der Teufel Penonis, wohin gehst? Na Mensch, sagt sie, wie jeden Sonntagmorgen, ich gehe in die Kirche. Na Mensch, sagt sie doch nicht mit so einem Stück Speck unterm Arm. Oh Gott, sagt sie, wer der Teufel, da habe ich das Gesangbuch bestimmt in der Erbsensuppe geschmissen. Die Oma Penelles war ein bisschen verarmt, aber sie hatte noch einen alten Ritterhut. Na, und sie hat immer ein paar Studentchens eingeladen. Die Studentchens kamen, haben ein bisschen im Garten rumgepuzzelt, haben ein bisschen das Haus auf Trab gebracht und abends gab es schön was für zum Essen. Und sie aßen wunderschön im Klops und sie aßen auch eine schöne Suppe, sie war nicht definierbar. Und da sieht doch dieses Frauchen, wie einer von den Studentchen so ein bisschen bedripst da sitzt und gar nicht Anteil nimmt und sie kennt ihm nicht. Na, sagt sie, Herr Studentchen, Sie sind so ein bisschen niedergeschlagen, mir können Sie ruhig sagen, was Sie bedrückt. Da sagte ich, gnädige Frau, ich wollte erst gar nichts sagen, aber jetzt, wo Sie fragen, mir ist dieser Monat der Wechsel ausgeblieben. Gott, sagt sie, mit so einem Scheiß haben Sie auch zu tun. Der Ostpreiße ist ja berühmt berichtigt durch seine Pferde, durch die Trakehnerchens. Und da war einmal ein wunderschönes Wintervergnügen in Dubshausen hinter Kuhlkacken bei Aschlochee, war wunderschön gelungen. Und die Lubin aus Minna, die wurde aufgefordert von einem Mann ganz in dunkelblau. Er war wunderhübsch gebaut, hatte ein paar goldene Streifen an den Ärmel, ein paar goldene Knöpfe so am Sakko und tanzt mit der Lubin aus Minna. Und sie kickt ihm an und sagt, Mensch, Mannchen, du bist aber auch hübsch. Na, der schmeißt sich in die Brust wie der Spatz in den Apple und sagt, ich bin ja auch immerhin Deckoffizier. Hat sie gesagt, Sie kommen bestimmt aus Trakehnen, nicht? Gehen wir Stück weiter in der Kölsche gegangen. Ne? Der Tün, der trifft den Schäl. Der Tün, du mich eingefallen, frag mich einmal, wie es mich geht. Da sag ich, frag dich nicht. Oder du mich eingefallen, frag mich einmal, wie es mich geht. Da sag ich, frag dich nicht. Tün, du mich eingefallen, frag mich einmal, wie es mich geht. Oder gut, wie geht es dich? Sag ich, frag mich nicht. In Köln an der Bushaltestelle stehen zwei Weiber, sagt die eine, Elisabeth, ich werd wahnsinnig, da hinten kommt mein Mann, der bringt mir einen Riesenstrauß Baccararosen mit, wär's wohl wieder die Beine breit machen müssen. Wieso, sagt er, habt ihr keine Vasen? Müssen ein bisschen weiter südlich gehen, der Österreicher, das ist ja der Mensch, der aus seiner Mördergrube ein Herz macht. Und da ist in Wien eine Führung durch ein Museum und der Museumswärter sehr lautselig, charmant, nicht wahr, küsst die Oberschenkel, eine Frau, um bitte zu reden, nicht wahr, sagte, sehr verehrte Damen und Herren, in der naturkundlichen Abteilung zeige ich Ihnen zwei Original-Straußeneier. So eine alte Dame im Hintergrund, ganz verträumt, hey, ja, mei, der Wolzerkönig. Ein Wiener mit einem schweren Herzfehler, der taurokiert, der spielt ein Kartenspiel mit einem Stotterer. Und sie reizen sich. Da fängt der Stotterer an. 18. Und der, wo es mit dem Herzen hat, 20. Na, der Stotterer schaut in sein Blut, sagt, 22. Der Herzkrank wird, 24. Nachdem er das ausgesprochen hat, geht der Obi, fliegt lang dahin, der Herzschlag ist auf der Stirn tot. Da geht der Stotterer hin, nimmt sein Blut, schaut in die Karten, sagt, der wäre sowieso hingewesen. Wir machen einen kleinen Schritt ins Nachbarländli. Die Schweizer haben einen Volksstamm, der ähnlich ist wie bei uns die Ostfriesen. Das sind die Appenzeller. Und da hatte ein Appenzeller gehört, dass die Appenzeller die kleinsten Menschen der Welt sein sollten. Und da ist er sehr deprimiert und aufgeregt die ganze Nacht unter dem Bett auf und ab gegangen. Wenn meine lieben Freunde, selbst in dieser Runde böse Zungen behaupten, ein Willy Brandt alias Willy Fram habe sein eigenes Vaterland bekämpft, das ist nicht wahr. Wir gehen gleich in die leichte Muse. Hans Moser und Theo Lingen im Ersten Weltkrieg im Schützengraben. Die Kugeln fliegen, die Hosen sind gestrichen voll. Plötzlich schreit der Moser auf. Bitte, Theodor. Ich habe einen Beinschuss, nicht wahr? Ich habe mein Bein. Das tut so weh, nicht wahr? Sanitäter, Sanitäter. Das ist mein Bein, das tut so sehr weh, nicht wahr? Herr Sanitätsrat, Herr Doktor. Es meldet sich keiner. Lingen in seiner Verzweiflung nimmt den Moser so über die Schultern, hält ihn so an den Beinen fest. Der Moser pendelt mit seinem Kopf auf Höhe Gesäß von Lingen, das merkt aber gar kein Mensch wie die, also rechtzeitig und schnurstracks Richtung Lazarett laufen. Eine MG-Gabe, der Kopf von Moser fällt. Er kommt ins Lazarett, sieht einen weißen Kittel. Herr Doktor, Herr Sanitätsrat, mein Freund Moser, hier auf meiner Schulter, hat einen Beinschuss. Guckt sich den an, sagt er, Sie Idiot, Der Mann ist tot. Der hat ja nicht mal einen Kopf. Da sieht man mal, wie er lügt. Mir hat er gesagt, er hätte nur einen Beinschuss. Aus der alten Garde, ein Mann, der heute noch zu sehen ist, wenn er seine Berge beschreibt oder Reklame macht. Der 80-jährige, immer junge Louis, das klingt so. Die Leute fragen mich, warum ich immer so gesund bin. Weil ich immer draußen war in der Natur. Der Kaiser der Berge, der war. Meine Energie ist da, meine Spannkraft ist da, einen gesunden Schlaf habe ich auch. Doppelherz zum Muttertag, das ist ein Geschenk, gell? Ja, hier in Hamburg sicher gut bekannt, der Märchenonkel. Im Faust spielte er den Wagner, Onkel Eduard, seines Zeichens Professor. Das klang so. Mit euch, Herr Doktor, zu spazieren ist ehrenvoll und ist Gewinn. Des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig, ätherische Dämmerung milde zu begrüßen. Du Erde warst doch diese Nacht uns gnädig. Und so weiter. Sehr behäbig. Ein Mann, der im norddeutschen Raum durch seine Filmkritiken bekannt und berüchtigt geworden ist, Klaus Hebecker, kritisiert folgenden Film. Ein Atze Brauner serviert uns einen Film, er nennt ihn DM-Killer. DM-Killer ist ein Film, in dem ein Charles Renier, ein Walter Giller und ein Kurt Jürgens glatt an die Wand spielt. Wie sagt er doch, in meinen Filmen ist Erotik etwas für die Dummheit des Mannes. Das versuche ich in diesem Film auszudrücken, eben. Guten Abend. Ja, da muss man jetzt mal auch wieder am Erzählen fangen. Ne? Oh, das ist eine Geschichte da wirklich wie aus dem Leben da gegriffen. Ne? Ja, es war schön, war ein Begräbnis da gewesen. Ne? Ja, und ja, da weiß ich auch nicht, ne? Sie war da schön da in der nächsten Kneipe. Ja, und dann immer schön am Knorpel da am Zischen gefangen. Ne? Ja, und aber da ganz schön da auf der Brustwarze nach Hause gekrochen. Jo, ne? Und finden wir eine Tür und zwei Betten. Ne? Und morgens wacht mein Freund auf, sagt Adolf, deck bloß den Arsch zu, wir liegen in ein Schaufenster. Ne? Jo, jo. Das kann man haben. Ja. Etwas zur Gitarre, die ist eigentlich gar nicht nötig. Es kommt auf die Stimme an. Wind, wie von Süden und treib mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, Fell, das ist schwer. Auf Vertrauen, oh hey, einmal muss es vorbei sein. Hey, der Sturm wird sein, dieser Wind wird der großen Freiheit Glück. Ahoi, Kinders, und tschüss. Ich möchte diesen Teil mit Heinz Rühmann beenden, lasse aber Heinz Rühmann mit Hans Albers zusammen singen, im Duett. Beide konnten nicht so gut singen, ich auch nicht, und das klingt so. Herr Rühmann beginnt. Und ein Schneider, der muss wandern, weit in die Welt hinaus. Ein Fuß setzt vor den anderen, ich will mit dir hinaus. Oh, jawohl, meine Herren, jawohl, meine Herren, das Ganze, das kann verflucht. Schneider, der muss wandern, weit in die Welt hinaus. Als letztes eine Szene aus dem Hauptmann von Köpenick. Heinz Rühmann, verzweifelt, sagt dieses. Nee, Paule. Ich will nicht mehr. Eines Tages, da kommst du in den Himmel. Und dann fragt dir der Petrus Schuster mit einem Vogt, fragt er dir, was hast du in deinem Leben gemacht? Und dann sagst du, Paule, nichts hast du gemacht. In den Zuchthäuser haben sie dir gesteckt und hast du Matten geflochten. Und dann haben sie die Scheiße von den Füßen abgetreten. Nee, Paule, ich will nicht mehr. Ich hau hier ab. Tschüss. Es gibt Menschen, die sich nur schwer verständlich machen können, weil irgendwas bei ihnen nicht hinhaut. Einer von diesen fuhr einmal total betrunken in einem Auto und wurde dann nachts um eins von einem Polizisten aus demselben gezogen. Ja, sagt der gute Mann, ich bin hier 20 Jahre im Amt, ich sehe schon, was los ist. Mal her mit dem Führerschein, Sie sind ja total betrunken. Mann, du bist wohl bekloppt, ma? Sagt er, bitte? Man, ich hab nicht einen Tropfen genommen, Mann. Also, wie gesagt, das musst du mir überlassen. Ich sehe schon, ob einer gesoffen hat oder nicht. Mann, ich schwöre dir, ich hab nicht einen Tropfen genommen, Mann. Sagt, ist doch egal. Wir machen den Test. Ich hab ja hier die Tüte und da bläst du mal rein. Ja, dann, das kann ich überhaupt nicht. Also, warum das denn nicht? Mann, ich hab eine Hasenfahne, Mann. Da kommt alles aus der Nase, Mann. Ja, sagt er, dann machen wir eine andere Sache, dann machen wir eine kleine Blutprobe, fahren wir ins Krankenhaus und dann wirst du angezapft. Ja, das geht bei mir leider auch nicht. Ja, wieso das nicht? Ja, Mann, ich bin Bluter, ich geh hopp dabei mit so einem Hörmann. Ja, sagt er, dann gibt's die letzte Möglichkeit, dann fahren wir zur Davidswache und da gehst du mal schön über den Strich. Ja, das geht erst recht nicht. Ja, wieso das nicht? Ja, ne, ich bin zu betroffen. Eine Dame mit dem gleichen Leiden geht in den Zoo, hält sich am Affenkäfig auf, bewundert diese kleinen fixen Kerlchen und auch den Herrn mit der weißen Mütze und macht sich bei dem gleich beliebt, indem sie sich zu ihm wendet und sagt, Herr Werner, können die mir nicht ein Äffchen schenken? Sagt er, bitte? Ob die mir nicht ein Äffchen schenken können? Na Mensch, sagt der Oma, ich kann dir doch keinen Affen schenken, die gehören mir doch gar nicht. Aber ein Äffchen kannst du mir ruhig schenken. Nein, sagte ich, kann dir keinen Affen schenken. Die gehören mir nicht, wenn ich das mache. Ich bin meine Rente los, das geht nicht. Aber ein Äffchen könnte mir schenken. Könnten mir nicht wenigstens hintenrum einen besorgen? Ja, sagte, versuchen kann ich das, aber bis ein Affe wird, kann ich nicht garantieren. Ja, wir hatten ja vorhin den Betrunkenen. Das passiert ja häufiger, dass diese Leute dann auch erwischt werden. Dazu gehörte dann einer, der auch noch sehr cholerisch veranlagt war. Kommt der Polizist, Führerschein her. Sowieso, mach mal halblang, du Pfeifenmann. Also hör mal zu, ich sehe doch hier, dass du betrunken bist und so weiter. Gib einen Führerschein her. Was, einen Führerschein? Den habt ihr mir doch erst vor 14 Tagen abgenommen. Habt ihr den etwa verbummelt? Zwei Freunde hatten sich einen Wagen gekauft, einen ganz schnellen, im nächsten Dorfkuch und dann ein Korn, noch ein Bier, wieder ein Korn, noch ein Bier. Voll wie die Hacken, rein in den Wagen, fahren 100 Meter, voll gegen einen Betonmast. Der Fahrer, Lenkrad um den Hals, fliegt raus. Der Beifahrer, Kopf im Armaturenbrett, beide Hände im Handschuhfach eingeklemmt. Jetzt kommt er mit seinem Lenkrad ganz besorgt auf seinen Freund zu der Hallnis. Hast du was abgekriegt? Und der guckt ganz bedrängt. Nee, hast du schon wieder eine Runde bestellt? Na, die machen das Ding wieder einigermaßen klar. fahren ungefähr 2 Kilometer, sagt er, Eduard, ich glaube, wir kommen in eine größere Stadt. So, wie kommst du darauf? So, wir überfahren immer mehr Menschen. Sag mal, mein guter Freund, hast du schon gehört, dass in Paris alle Stunde ein Mann überfahren wird? So Donnerwetter, wie der das so aushält. Es gibt Leute, die möchten eigentlich mehr sagen, aber sie können es nicht, weil die Zunge nicht so will oder schneller will. Es treffen sich zwei, sagt einer, du machst aber einen ziemlich geplätteten Eindruck, sagt er, hör, Bube. Hör bloß auf, du. Was ist denn mit dir los? Mann, sagt er, ich war gestern beim NDR. Sagt er, du beim Rundfunk, was wolltest du da denn? Mann, wieso? Ansager. Konferenz. Du brauchst gar nicht so doof zu gucken. Ich habe bei der Prüfung habe ich alles gewusst. Bloß nachher haben die Schweine bestimmt rausgekriegt, dass mein Vater ein Nazi war. Einer von dieser Fakultät geht an einen Kleinbahnhof, klopft ans Fenster, kommt so ein ganz verträumter Herr mit einer roten Mütze. Da bitte sehr, sagt er, einmal bitte nach Frankfurt. Da sagt er, möchten Sie Frankfurt oder Frankfurt am Main? Sagt er, ist scheißegal, ich werde ja doch abgeholt. Besagter Herr geht in eine Schlachterei, macht die Tür auf, moin, das war die Klingel. Kommt der Schlachter, sagt er, moin, sagt er, morgen. Sag, was darf ich für dich tun? Sagt er, ein Pfund Mettwurst. Sagt er, du glaubst es nicht, ich habe einen Tag gehabt, also sowas habe ich, ich habe alles verkauft, nichts mehr da. Mach doch nichts, du Pfeife. Dann nehme ich eben Leberwurst. Da tut mir leid, ich habe auch alle Leberwurst verkauft, ist nichts da. Und mein Mann sagt, hast du wenigstens Blutwurst? Ja, sagte ich, guck mal nach, aber nein, es ist nichts. Ich habe auch keine Blutwurst. Mein Mann sagte, hast du wenigstens eine Zunge? Ja, sagte, habe ich noch. Ja, leck mich am Arsch. Ein Stotterer trifft in Österreich auf einen Gärtner. Der Gärtner ist schön am Arbeiten. Der Stotterer sagt nichts. Da sagt der Gärtner, Servus, Stotterer. Ich weiß ein klaues Mittel, was keiner merkt, was du stotterst. Sagt er, da bin ich aber gespannt. Sagt er, du musst dein Maul halten. Dann ist er natürlich böse. Du sagst, ich weiß ein klaues Mittel, dass in deinem Garten kein bisschen Unkraut wächst. Da sagt der Gärtner, da bin ich freilich gespannt. Was soll ich da machen? Sagt, du musst betonieren. Wir kommen ja von dem leidigen Thema des Betrunkenseins nicht ab. Es wird auch einer aus dem Wagen gezogen. Ja, sagt der Polizist, wie gehabt, her mit dem Führerschein. Wieso, Mann? Sagt er, ich bin wirklich ein kulanter Mann. Du kannst mit mir machen, was du willst. Wir können Bierchen trinken und alles, aber dann lassen wir die Karre stehen. Es wird nicht gefahren, wenn gesoffen wurde. Wieso, Sie haben nichts gehabt, Mann? Der Polizist, ich kenne dich Jahre aus dem Sportverein, aber ich gebe dir auch die Gelegenheit, da gut rauszukommen. Wir machen einen kleinen Test. Ich sage dir immer eine Automarke, du sagst sofort eine hinterher. Wenn das klappt, kannst du einen Führerschein behalten. Das würde mich aber sehr interessieren. Sag, pass auf, wenn ich sage Opel, sagst du Mercedes, sage ich VW, sagst du Ford. Ah, das ist ja ein Pupstest. Den mache ich auf einem Popobacke, Mann. Ja, sag, jetzt konzentrier dich mal, ich fange an. Jaguar. Februar. etwas angetrunkener Herr steht in einer Gaststätte, stellt sich an den Tresen und sagt, Herr Ober, können Sie mal bitte herkommen? Sagt er, bitte sehr, ich hätte gern zwei Konjektchen, bitte, aber zwei getrennte Gläser, bitte sehr. Schenkt das ein. Nochmal. Sehr schön. Das eine Glas nimmt er, trinkt es aufs Ex und das andere hier in seine Brusttasche. Weg ist es. Herr Lüsser, hurtig, du kleiner, langsamer Gastronom. Kriege sonst zwei Cognac oder dir fehlt ein Satz Ohren? Ja, so, da kriegst du schon noch zwei Cognac. Wieder zwei Dinger. Alles rein, zack, trinkt aus, das andere geht in die Brusttasche. Das macht er 10 Mal. So, sagt der Wirt, jetzt ist aber aus, jetzt gibt's nichts mehr. Wieso nicht, wenn ich jetzt nicht noch ein und zwei Glas Cognac kriege? Dann ist dein ganzes Lokal ein Trümmerhaufen. So, der Wirt, hör mal zu, du hast genug getrunken, es gibt jetzt keine Cognacs mehr, es ist vorbei. Du sagst, wenn ich jetzt nicht zwei Cognacs kriege, schlage ich dich zum Krüppel. In dem Moment kommt aus dieser Tasche so eine kleine besoffene Maus raus. So sagt sie, für ihren Herrn Kater gilt das Gleiche. Nachts um eins, ein sehr angetrunkener Mensch kommt in eine kleine Bar, stellt sich in die Tür, sagt, Herr Ober, bring mal einen halben Liter, bitte. Sagt der Wirt, ich habe eben Kasse gemacht und es gibt auch nichts mehr. Wenn ich jetzt nicht einen halben Liter kriege, passiert ein Unglück. Einer der Gäste sagt, Mensch, hör mal zu, wenn er die Übung noch kann, dann gib ihm mal noch ein Bier. Was ist denn für eine Übung? Sagt er, wenn du jetzt noch 10 Liegestütze machen kannst, so richtig pumpen kannst, dann kriegst du auch einen halben Liter. Haha, das leichteste Übung, die ich beherrsche. Lässt sich fallen, pumpt 3, 4, 5, 6 Mal, geht die Tür auf, kommt einer rein, aber bis über den Stehkragen voll. Guckt sich das an, wie der Pump sagt, ohoho, ich habe schon viel im Leben gesehen. Aber dass sie einem beim Bumsen die Alte klauen, das noch nicht. Eine preußische Serie. Ein alter Oberst steht noch mal vor der Kompanie und gibt seine Befehle. Augen geradeaus, die Augen links, Augen geradeaus, Augen rechts, auch Sie da hinten, Jans in Rot, hören auf mein Kommando. Kommt so ein Feldwebel und sagt, Herr Oberst, das da hinten ist ein Hydrant. Ist mir scheißegal, auch Akademiker hören auf mein Kommando. Soldaten, die Höhe 25 wird in einer Viertelstunde genommen. Die Männer werden vergewaltigt, die Frauen werden erschossen. Auch wieder. Herr Hauptmann, kleines Missverständnis. Sie meinen die Männer erschossen, die Frauen vergewaltigt. Natürlich, selbstverständlich, Entschuldigung. So ein kleiner Kerl aus der letzten Reihe. So, oh, Herr Hauptmann, versprochen ist versprochen. Na, von Schlaten, wo ist die Hochzeitsreise hingegangen? Sagt er, ich war in Italien. Ein fantastisches Land, ich habe die Sixtinische Kapelle gesehen. Ja, sagt er, spielen ja doll, die Jungs. Auf speziellen Wunsch, etwas Plattdeutsches. Bravo! Und da gibt's ja viel. Der Bauer sitzt abends in der Küche, sehr ärgerlich, seine Frau ist nicht da, er hat hart gearbeitet, hat einen riesen Kohldampf, nichts ist auf dem Herd, nichts steht auf dem Tisch. Es geht die Tür auf, seine Frau kommt bis oben bepackt, Plastiktüten, Pakete. Nabend, Hannes! Nabend. Du kickst ein Bunny grimmig. Ja, wog mit Recht. Wieso das denn? Ich hab den ganzen Tag mal Loch. Hab Arbeit als ein Pferd. Dann kommt ein Hus. Sag mir in der Küche und das nächste und Frieden da. Oh, Hannes, das kannst du nicht so sagen. Ich wär in der Stadt und dann wär guck, ich bin Doktor. Aha. Was hätte der Doktor zu dir gesagt? Na, ich hab mich utrogen. Aha. Und dann hätte ich gesagt, dass ich einen schönen Boss habe. Aha. So ein Schwein ist das. Was hätte ich noch gesagt? Hey, Herzeg, dass ich auch hübsche Beine hef. Da hätte ich auch abkicken. Und was hätte noch sech? Ja, hey, Herzeg, dass ich auch wunderhübsche blaue Augen hef. Aha. Und was hat er über deinen Arsch gesagt? Ach, sagt sie, Hannes, über dich haben wir gar nicht gesprochen. Man muss natürlich die Mentalität unseres norddeutschen Menschenschlages lieben. Ein älterer Herr geht zum Arzt, setzt sich ins Wartezimmer, wird auch gleich aufgefordert, fragt der Arzt, bitte, was möchten Sie bei mir? Ja, sagt der Herr Doktor, das ist nicht so leicht gesagt. Das geht nicht, wie Sie das immer machen. Bei mir liegt das anders. Also mal so gesagt. Jeden Abend, Punkt 10, da habe ich hier so ein Knippen. Das Kneif, das glauben Sie gar nicht. Ja, Gott sei Dank, das habe ich ja täglich, nicht? Also das erschüttert mich nicht. Ich muss natürlich jetzt mal wissen, wie Sie leben, was Sie essen und trinken, ob Sie arbeiten. Also, ja, das kann ich Sie ja gleich sagen, wie das anfängt. Also Punkt 8, stehe ich auf, mach mir frisch, dusche mir und 8:30 gibt's Frühstück. Ich meine, da habe ich schon Hunger, ne? Und da esse ich auch, also 6 bis 8 Brötchen, schön mit Käse und Wurst, 5, 6 Tassen Kaffee. Ich meine, old man itche nicht mehr so viel wie Hepstadt, ja? Und das kostet ja auch nichts. Ja, sagt, das ist ja ganz erheblich, so ein Frühjahr. Ja, sagt, dann gehe ich schon erstmal auf die Felder, ne? Dann gucke ich nach den Knechten und nach den Mägden. Aber ich muss ja 10 Uhr muss ich ja wieder ins Haus, dann gibt es ja zweites Frühstück, ne? Ich meine, dann lange ich hin. Durch der frische Luft hat man schon Hunger, ne? Da esse ich 6 bis 8 Spiegeleier, schön mit Speck. Schön ein paar Schnitten. Mit Schinken. 5 Tassen Mokka. Nur habe ich ein bisschen mit dem Kreislauf. Auch 5, 6 Cognac muss ich haben. Ich mein, old man itche nicht mehr so viel wie Heptage und das kostet ja auch nichts. Ja, sag, dann ist erstmal gut. Nee, dann kommt schon Mittag. Ich meine, dann habe ich schon Hunger. Also mittags esse ich 2, 3 Pfund Fleisch, aber schön fett, ne? Schön mit Soße und mit schön fetten Kohl. Anständig ein paar Bier dabei. Old man itche nicht mehr so viel wie Heptage, ne? Und das kostet ja auch nichts. Ja, sag, dann muss ja bald mal Schluss. Nee, dann lege ich mir erstmal auf dem Ohr. Aber 3:30 muss ich schon wieder unten sein, gibst du Kaffee, ne? Aber meine Frau, also die backt schon Plattenkuchen, da esse ich so ein Stück von. 1/2 Schwarzwälder Kirsch, 3 Tassen Mokka, schön ein paar Hennessys. Oh, man itche auch nicht mehr so viel wie Heptat, schon das kostet ja auch nichts. Dem Arzt wird also recht schwindelig, da wischt sich den Schweiß von der Stirn. Sagt er, und wie geht's dann weiter? Ja, um 6 Uhr, das ist schon wie gewöhnlich Abendbrot. Und ich meine, dann hat man schon Hunger, ne? Ich habe einen Schwager, der hat eine Fischerei, also 2 solche Aale esse ich. Der hat eine schöne große Schale mit Bratkartoffeln und schön Sauerfleisch, aber ein bisschen Fett, ne? Das gibt schon anständig Tinte auf dem Füller, ne? Ich meine, unter uns gesagt, Herr Doktor, manchmal weiß ich gar nicht, an wen ich schreiben soll, ne? Also so ist es. Ich meine, und dort holen ein paar Bier, ein paar Köhm, holen man itche nicht mehr so viel wie Heptat, schon das kostet auch nichts. So, dann haben Sie doch endlich gesagt, nein, sagt er, um 8 Uhr ist der Tagesschau. Dann esse ich allerdings nicht viel. Das sind so 10 Canapés mit ein bisschen Lachs und mit Kaviar, was ist so alles. Esse ich, wie gesagt, nur wegen Langeweile und dann ein paar Bier und Malteser dazu. Oh Mann, ich wie gesagt, nicht so viel und wir habt das schon, das kostet auch nichts. Sagt er, jetzt ist Schluss. Nee, das kannst du nicht sagen. 9:30 muss ich sein in Dorfkrug. Wege Zweckverband, Feuerwehr, Sportverein, da haben wir so, und dann gibt's halbe Hähnchen, das muss man selbst hingehen. Aber so eine Ossis, davon esse ich 3, schön 6 halbe Liter, ein paar Köben, und dann, wie gesagt, Herr Doktor, 9:30, ein Druck. Das kneift. Manchmal wird mich ganz übel, ne? Können Sie sagen, was mir fehlt? Ja, sagt der Arzt, ganz klar, Ihnen fehlt das zweite Arschloch. Nee, und dann ist es so, wenn zwei aus dem Dorf mal in die Stadt wollen, ne? Das ist zwei passiert, die sind dann in Hamburg und Mengelbergstraße Höhe Karstadt. Sagte ein Hannes, ich mut mal. Mensch, du kommst doch eben an WC vorbei, hättest doch machen können. Nee, so, da musste ich ja noch nicht. Ja, sagte, jetzt stelle ich mir hier einen Pfeiler. Sagte, was? Kommt ein Udel, dann bist du fief. Mark, los, sagte, mich erwischt keiner. Stellt sich hin, macht sein Geschäft, Polizist von hinten, fief Mark. Ich sagte, alle, die 5 Mark, die hätt's auch sparen können. Och, sag du, ich helf am Anschnitten, ich helf in den Büchs wieder, Pinkel. Augenblick später, sagt der andere, jetzt bin ich dran. Kommen Sie wirklich an so einem öffentlichen Häuschen vorbei? Gehen beide rein, machen ihr Geschäft, das stutzt ein. Sagt der Eduard, das ist komisch. Jedes Mal, wenn du pinkelst, ist es so leise und wenn ich pinkel, ist es so laut. Das ist ganz einfach, du pinkelst gegen die Blechwand, ich gegen deinen Lodenmandel. Und wenn euch Günther Willumeit gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Coldwing.